Wir hören jetzt den Predigttext. Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 20 bis 26. Jesus blickte seine Jünger an und sagte: Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willen gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten. Wir sind zurzeit in einer Predigtreihe im Lukas-Evangelium. Und da geht es um das Thema, beziehungsweise der Fokus ist Jüngerschaft und Nachfolge. Das heißt, was heißt es im Alltag, mit Jesus zu leben und für Jesus? Im Englischen sagt man Discipleship. Das Ziel ist natürlich letzten Endes, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Also, dass Gott etwas mit dir und mit mir tut, dass du und ich in unserem Innersten verändert werden, in unserem Charakter, und dass Gott ein ganz, ganz großartiges Werk in dir und mir tut. Und kurz vor unserem heutigen Predigttext im Kapitel 6, Vers 12, das ist die Stelle, als Jesus sich Zeit nimmt zu überlegen, wer sind die von allen seinen Jüngern, von allen Nachfolgern, die er damals hatte, wer sind denn die richtigen Personen, um berufen zu werden als Apostel? Er wollte sich 12 Apostel auswählen, das waren wirklich die Leitungsfiguren dann in der Kirche, in besonderer Weise auch nachdem Jesus Christus gestorben ist am Kreuz, auferstanden ist und aufgefahren in den Himmel. Und ich lese euch mal diesen Vers, Kapitel 6, Vers 12. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Und Jesus hat davor schon gewirkt, er hat schon gepredigt, er hat Menschen geheilt und die Massen sind wirklich zu ihm gekommen. Und er hatte kaum irgendwann mal einen ruhigen Moment. Und so hat er sich einfach zurückgezogen auf einen Berg und er hat die ganze Nacht verbracht im Gebet, weil er wusste, die Entscheidung, welche 12 Personen er auswählt, um Apostel zu sein, ist sehr, sehr wichtig gewesen. Und dann lesen wir im nächsten Vers, Kapitel 6, Vers 13. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Also er hat die ganzen Jünger praktisch zu sich versammelt und hat gesagt, okay, ihr 12, er hat sie mit Namen dann genannt, ihr seid die Apostel. Und diese Apostel sind sehr wichtig gewesen. Wir sprechen ja heute vom apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir gehen praktisch heute noch auf die zurück. An der Bibel wird immer wieder gesprochen von den Aposteln. Das waren wirklich die 12 Leitungsfiguren, die Gott dann wirklich benutzt hat. Judas ist dann, Gott hat einen anderen Plan mit ihm gehabt, aber dann gab es einen Ersatz für ihn. Aber das war wahnsinnig wichtig gewesen. Und diese 12 Apostel, die haben in besonderer Weise ein dreijähriges Trainingsprogramm bekommen mit Jesus Christus. Training on the job sozusagen, 3 Jahre mit Jesus gelebt, unterwegs. Jesus hat gepredigt, sie waren Tag und Nacht mit ihm zusammen. Sie haben genau gemerkt, wie er ist und wie er lebt. Und das war die Vorbereitung für diesen großen Dienst, den er dann für sie hatte, nachdem er, wie gesagt, auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel. Und wenn wir mal kurz innehalten, es ist heute weltweit so, dass es keine größere Organisation oder Firma gibt als die Kirche von Jesus Christus. Manche denken, BMW sei groß, die sind einigermaßen groß, aber BMW ist so ein kleiner Zwerg im Vergleich zur Kirche von Jesus Christus. Es gelingt keiner anderen Institution, weltweit heute so viele Menschen zu mobilisieren, die weltweit in Gottesdienste kommen, wozu? Um Jesus Christus Lobpreis zu bringen, Ehre zu bringen, auf Gottes Wort zu hören, schlichtweg den lebendigen Gott zu feiern und anzubeten. Und es geht unter anderem zurück auf das Wirken von diesen Aposteln. Und interessanterweise in der Apostelgeschichte im Kapitel 4, Vers 13, lesen wir von zwei dieser Apostel, da heißt es, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das heißt, Jesus hat nicht einfach praktisch so die absoluten Top-Leute ausgesucht, die die beste Ausbildung hatten. Es waren größtenteils Fischer gewesen, ganz einfache Personen. Aber er hat gewusst, dadurch, dass er sie trainiert hatte, sie Zeit mit ihm verbracht haben, dass sie in ihrem Charakter so verändert waren, dass er wirklich die Kirche Jesu Christi, den Bau des Reiches Gottes, wirklich in die Hände dieser Männer legen konnte. Und wenn wir mal ganz nach hinten springen in der Bibel, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, da wird uns im Kapitel 21 unter anderem beschrieben vom neuen Jerusalem. Und da lesen wir auch etwas Tolles von diesen Aposteln. Da heißt es im Kapitel 21, Vers 14, das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Das zeigt so ein bisschen was, wie wichtig die Auswahl dieser Männer war, aber auch wie wichtig ihr Dienst gewesen ist und wie die Namen von diesen 12 Aposteln dort aufgeschrieben ist in der neuen Stadt Jerusalem. Und am Anfang unseres Textes heute Morgen im Vers 20 heißt es, Jesus blickte seine Jünger an, das heißt, das sind jetzt diese 12 Apostel, die Führungsleute und auch die ganzen anderen Jünger, die er damals hatte. Und er schaut ihnen in die Augen. Und jetzt kommt eine Predigt von Jesus Christus. Wir werden uns heute den ersten Abschnitt anschauen, die nächsten Sonntage Stück für Stück die anderen Abschnitte. Und das war schon ein ganz wichtiges, ja, ein ganz wichtiger Teil dieses Trainingsprogramms, das Jesus Christus hatte, sowohl für die 12 Apostel als auch für die Jünger insgesamt. Und das ist gerade auch ein Grund, warum wir diesen Fokus jetzt im Herbst dieses Jahres haben, dass wir von Jesus Christus in seinem Lukas-Evangelium trainiert werden wollen, was es heißt, mit Jesus zu leben und auch für diesen Jesus Christus zu leben. Und etwas, was Jesus hier gleich am Anfang klar macht, und ich weiß, dieser Text ist zunächst mal, ja, da ist man fast geschockt und denkt, Jesus, was sagst du denn hier? Aber was Jesus hier ausdrücken will, ist, es ist wichtig, ein Reich Gottes sich zu haben. Es gibt letzten Endes nur zwei Reiche. Entweder du lebst für das Reich Gottes, du lebst für Jesus Christus, oder du lebst für dein eigenes Reich. Das ist im Prinzip eine der Hauptaussagen, die Jesus hier macht. Entweder du lebst für Jesus Christus, für das Reich Gottes, oder du lebst einfach für den Bau deines eigenen Reiches. Und am Ende, wenn du für dein eigenes Reich lebst, wirst du erschüttert sein, weil es alles Stück für Stück zusammenbrechen wird. Wir haben zwei Hauptpunkte. Der erste Hauptpunkt ist, glücklich zu preisen ist wer. Das sind die Verse 20 bis 23. Und dann nicht glücklich zu preisen ist wer. Das sind die Verse 24 bis 26. Zunächst mal über wen sagt Jesus denn, dass du glücklich zu preisen bist? Und er bringt gleich am Anfang einen richtigen Hammer. Jesus sagt doch tatsächlich zu ihnen, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid. Glücklich zu preisen bist du, wenn du arm bist. Das zeigt jetzt schon mal gleich am Anfang, Jesus Christus sagt woanders, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit dem Kommen von Jesus Christus hat das Reich von Jesus angefangen in dieser Welt und es wächst auch, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, die Werte und andere Dinge, die uns hier immer wieder vermittelt werden in dieser Welt, die sind absolut konträr zu den Werten von Jesus Christus und zu seinem Reich. Und ich denke, es ist gut, einfach jetzt mal ehrlich zu sein, zu sagen, Jesus, was willst du denn damit sagen? Glücklich zu preisen bist du, wenn du arm bist. Und er bringt im Nachsatz ja eine gewisse Erklärung. Er sagt da dann, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen bist du, wenn du arm bist, denn das Reich Gottes gehört euch, den Armen. Und wenn wir das anschauen, sowohl in der Kirchengeschichte als auch heutzutage, müssen wir sagen, Jesus Christus, da steckt wirklich Wahrheit dahinter, hinter dem, was du sagst. Was meine ich? Es ist weltweit absolut so, wenn wir uns mal anschauen, wo ganz viele Menschen, prozentual tausende, Millionen von Menschen, Jesus Christus wirklich lieben und nachfolgen, wiedergeboren sind, dann ist es nicht in den finanziell wirtschaftlich starken, reichen Ecken und Ländern dieser Erde. Die Kirche von Jesus Christus heutzutage zahlenmäßig ist mit Abstand am stärksten in den Gegenden der Welt, wo die Menschen finanziell viel, viel schlechter gestellt sind. Ich hatte mit meiner Frau, wir durften einige Zeit in Charlotte, North Carolina leben als Pastor dort und wir hatten uns mal die Mühe gemacht, dass wir diese große Stadt Charlotte, das ist so ein bisschen kleiner als München, vielleicht so mit Vororte 2,4 Millionen Einwohner, und haben uns mal die Mühe gemacht, einfach die Stadt ein bisschen genau unter die Lupe zu nehmen, geistlich. Da ging es um das Thema Gemeindegründungen. Wo ist es wichtig, neue Gemeinden zu gründen? Und es war absolut wieder ganz typisch gewesen, und zwar in den Ecken, wo zum Beispiel die Hispanics gewohnt haben, die nicht so reich sind. Da gab es zahlenmäßig viel mehr kräftige Kirchen und Christen und so weiter, deutlich mehr in Myers Park, das ist sozusagen das Grünwald von Charlotte, wo finanziell die absolut Reichen wohnen, da war es absolut unterirdisch. Da gab es in Bezug auf Kirchen im Prinzip keine einzige gescheite Kirche. Die Anzahl der Christen war absolut niedrig gewesen. Ich habe das schon Statistiken gesehen, auch von anderen Städten. Das ist wirklich etwas, was wahr ist. Jesus Christus sagt ja auch in seinem Wort, es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da steckt eine ganz, ganz große Wahrheit dahinter. Aber Gott sei Dank, sagt Gott nach diesem Vers dann auch, aber für Gott ist nichts unmöglich. Das heißt, auch ganz, ganz reiche Menschen, wir sind hier in Grünwald. Grünwald ist der reichste Ort in ganz Deutschland. Das ist einfach statistisch eine Wahrheit. Grünwald ist der finanziell reichste Ort in Deutschland. Großartig, dass aber Gott sagt, für mich ist nichts unmöglich. Es ist auch möglich, dass in Grünwald und Umgebung in München Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und Gott liebt auch reiche Menschen. Jetzt bitte nicht missverstehen, nicht, dass er denkt, Gott liebt nur die Armen und die Reiche, die hat er irgendwie ein bisschen vergessen. Ich glaube, das Problem liegt zunächst mal bei dir und bei mir, und das ist, dass wenn Menschen finanziell sehr reich, sehr gesegnet sind, dann ist es oft leicht zu denken, ich habe doch alles, mir geht es doch gut, ich kann mir sozusagen alle Wünsche erfüllen. Das ist wirklich ein großes Hindernis, und es ist wichtig auch zu verstehen, dass es hier zum einen um diese wörtliche Wahrheit geht, dass es für Reiche, finanziell Reiche, schwerer ist, ins Reich Gottes zu kommen, Gott sei Dank aber nicht unmöglich. Und dann steckt hier auch noch eine geistliche Wahrheit dahinter. Jesus meint damit auch, dass dir das Reich Gottes gehört, wenn du verstehst, im geistlichen Sinne sind du und ich arm. Das heißt, du und ich sind absolut abhängig von Jesus Christus, vom lebendigen Gott, von seiner Gnade. Ich erlebe das praktisch immer wieder so, dass ich beispielsweise merke, wie in Johannes 15 heißt es, denn ohne Jesus Christus kannst du letzten Endes nichts tun, was wirklich einen bleibenden Wert hat und Gott Jesus Christus ehrt. Und ich merke das manchmal ganz praktisch gesprochen so, es gibt Situationen und Momente, da erinnert mich der Heilige Geist daran, Mensch Steffen, bete doch, es ist dir doch eigentlich bewusst, du kannst heute Abend nicht ein gutes Abendessen mit den Personen haben, es sei denn, du bist demütig und bittest einfach Gott darum, dass er wirklich ein gutes, wertvolles Gespräch schenkt, eine tolle Gemeinschaft. Versus, wenn ich einfach reinspaziere und denke, Mensch, ich bin so ein toller Kerl, wir haben hier eine super Unterhaltung. Oder auch bei einer Predigt beispielsweise. Man kann reinspazieren als Prediger und denken, ich habe mich super vorbereitet, wird hervorragend gehen. Versus, natürlich bereitet man sich gut vor, aber wirklich auch vorher in der Herzenseinstellung, auch im Gebet wirklich zu sagen, Herr Jesus Christus, was wir brauchen ist, dass du jetzt sprichst. Ihr braucht nicht von Steffen Müller zu hören, ihr müsst von Jesus Christus hören. So soll das bei jedem Prediger sein. Und es ist diese geistlich arm zu sein, zu wissen, ich habe es nicht so in meinen Fähigkeiten und Kraft. Ich bin wirklich abhängig vom lebendigen Gott. Und du kannst jetzt alles bei dir einsetzen, sei es im Privaten, sei es im Beruflichen. Diese Demut zu haben, zu sagen, Jesus Christus, ich brauche jetzt, dass du wirkst, dass du beistehst, dass du hilfst, dass du die Dinge lenkst und leitest. Das ist einer der Punkte, die Jesus hier auch sagt, mit glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Ich erzähle euch von einem Freund, das ist ein Pastor, und es ist mir immer wieder aufgefallen, es gibt alle möglichen Pastoren, auch gerade in den USA, teilweise kleine Gemeinden, teilweise große Gemeinden, was ich bei diesem Pastor besonders schätze. Und ich glaube, ein Grund ist, dass er Kinder hat, die wirklich gesundheitlich extrem angefochten sind. Bei einem Kind ist es so, dass das Kind relativ schnell in Lebensgefahr kommen kann wegen einer besonderen gesundheitlichen Situation. Und mir ist es aufgefallen bei dem Pastor, vor Predigten, auch nach Gottesdiensten, dass er immer wieder sich niederbeugt, dass er wirklich betet und sagt, Herr Jesus Christus, wir brauchen dich, dass du wirkst, dass dein Heiliger Geist hier wirklich Herzen öffnet, aber auch verändert. Versus, wenn jemand reingeht und denkt, ich habe jetzt all das theologische Wissen der Welt und ich zeige es denen mal. Und ich denke, das ist ein Grund bei ihm, ist, er weiß ganz genau, ich habe mein Leben nicht so im Griff. Ich bin dermaßen abhängig von der Gnade Gottes, auch der Bewahrung, dem Schutz Gottes, dass das etwas ist, wo Jesus dann sagt, glücklich zu preisen seid ihr, wenn es euch so geht, denn euch gehört das Reich Gottes. Und dann der zweite Punkt hier im Vers 21, wiederum denkt man, Mensch Jesus, was willst du sagen? Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert. Denn ihr werdet satt werden. Zunächst mal, was Jesus nicht meint. Jesus sagt nicht, es ist gut, wenn du eine Essstörung hast. Was er meint ist, wenn es darum geht, dass praktisch ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, nicht genügend Nahrungsmittel zur Verfügung hat. Und da sagt Jesus, glücklich zu preisen seid ihr, wenn es nicht automatisch so ist, dass der Kühlschrank gefüllt ist und ihr genügend zu essen habt. Denn ihr werdet satt werden. Und ich denke, was Jesus wieder ausdrücken will, ist, dass er weiß, es gibt immer wieder auch Personen, auch Christen, die wirklich auch zu kämpfen haben, haben sie genügend zu essen, aber dann auch zu erleben, die Treue Gottes, dass Jesus doch immer wieder auch für sie sorgt, aber auch dieses wirklich von Jesus Christus auf eine ganz andere Art und Weise wirklich abhängig zu sein. Wirklich von ihm abhängig zu sein, weil man weiß, es ist nicht ein Automatismus, dass ich zu essen habe. Und ich weiß, wir sind heutzutage hier in Deutschland natürlich in der Gnade Gottes absolut verwöhnt. Ich denke, es gibt bei uns hier niemanden im Raum, der ernsthaft Angst hat, ob er verhungert. Aber es ist etwas, wenn Menschen da immer wieder auch drum bangen müssen, die leben in einer ganz anderen Abhängigkeit zu Gott. Und Jesus Christus sagt ihnen aber auch diese Zusage, ihr werdet satt werden. Das ist die wörtliche Interpretation von Vers 21 und es gibt natürlich auch die geistliche Interpretation und die bedeutet, dass Jesus auch sagt, wenn du denkst, dass du Gott nicht brauchst und die Gemeinschaft mit mir, dann ist es letzten Endes nicht gut für dich. Versus auf der anderen Seite, wenn du wirklich danach hungerst, Gott in deinem Leben zu haben, wirklich einen Hunger zu haben für die Beziehung mit Gott, dann sagt Gott, du wirst satt werden. Ich lese mal, Timon hatte das vorhin schon gelesen, einen Teil. Ich lese mal aus dem Psalm 63. Das war, als David in der Wüste war und da war es für ihn nicht leicht gewesen, immer genügend materielles Essen zu haben. Da heißt es, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir, wirklich so einen Hunger zu haben nach Gott. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Und dann schaut mal hier, Vers 6a, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Der ist in der Wüste. Es ist schwierig für ihn, genügend Essen zu haben, aber er hat selbst dort so einen Hunger einfach nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Deine Nähe, das heißt, wenn er die Beziehung mit Jesus lebt, mit Gott, deine Nähe sättigt was? Den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Das ist es, was Jesus hier meint. Und dann im Vers 21 kommt noch, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wiederum denkt man, Jesus, was soll denn das denn jetzt? Wir wollen doch nicht weinen, wir sollen fröhlich sein und lachen und dass es uns gut geht. Und es gibt ja auch großartige, wunderbare Sachen in dieser Welt, Gott sei Dank. Aber was Jesus hier auch sagen will, es ist etwas fundamental falsch in dieser Welt. Dadurch, dass Menschen sich abgewandt haben von Gott, dadurch, dass es Sünde gibt, ist etwas fundamental falsch in dieser Welt. Das heißt, wenn er sagt, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, meint Jesus unter anderem damit, dass du weinst über deine eigene Sünde. Dass du weinst über die Sünde von anderen, dass du weinst darüber, dass Dinge in dieser Welt ungerecht sind, dass es Ungerechtigkeiten gibt, dass es Dinge gibt, die nicht gut sind, denn ihr werdet lachen. Jesus Christus ist derjenige, der natürlich dann mit seiner Gnade und seiner heilenden Kraft kommt, der letzten Endes unsere Trauer verwandeln wird in Freude. Aber zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, wir haben auch wirklich Grund zu trauern und zu weinen. Und wenn wir das mit der richtigen Reich Gottes Perspektive tun, dann sagt Jesus zu Recht, dann werdet ihr langfristig in der Ewigkeit, werdet ihr wirklich lachen und Grund haben zur Freude. Der vierte Punkt hier ist Vers 22, glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Wiederum sagt man das, wer will das denn haben? Wenn wir ganz ehrlich sind, jeder will doch eigentlich beliebt sein, will, dass die anderen toll von ihm sprechen, dass die anderen einem Liebe zeigen und Anerkennung. Und jetzt sagt Jesus hier, ihr seid glücklich zu preisen, wenn du gehasst bist und ausgestoßen und wenn du beschimpft und dein Name in den Schmutz gezogen wird. Und ich denke, wir können das ein bisschen besser verstehen, wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, weil die Apostel haben das erlebt, was es heißt, wirklich gehasst zu werden und verachtet zu sein. Da heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 41, die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Zunächst mal ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, einfach nur gehasst zu werden. Du kannst auch gehasst werden, wenn du dumme Dinge machst, wenn du einfach ja wirklich gegen andere sündigst. Darum geht es nicht. Es geht darum, hier heißt es, um des Menschensohnes willen. Das heißt, um deiner Liebe zu Jesu willen. Das heißt, das ist natürlich wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du ganz eng mit Jesus bist, dann wird das automatisch auch eine Folge sein, nicht bei allen, aber bei manchen Menschen, dass du gehasst bist und ausgestoßen und beschimpft wirst. Und hier bei der Apostelgeschichte, bei diesen Leitungsfiguren, sehen wir so ein bisschen was Jesus damit meint. Da heißt es, sie haben sich gefreut, die haben gelitten vor dem Hohen Rat, was bei uns das Bundesverfassungsgericht wäre. Sie haben gelitten und dann heißt es hier, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Das heißt, das kann Gott der Vater auch nicht jedem anvertrauen. Das ist wirklich etwas, was Gott auch besonders reifen Christen schenken kann, für würdig geachtet, auch durch schwere Zeiten zu gehen. Ich weiß, das Klassische ist, dass man denkt, Mensch, jetzt habe ich Krebs oder der hat Krebs, dass wir denken, Katastrophe, schlimm. Und natürlich beten wir für Heilung, ist doch keine Frage. Aber jetzt mal eine andere Perspektive von Jesus Christus, einfach zu verstehen, Jesus Christus kann auch sagen, eine Person, ein besonders reifer Christ, den erachte ich für würdig, dass ich ihm diese Erkrankung anvertraue. Warum? Weil er ist jemand oder sie ist jemand, die nicht davonläuft, die nicht sagt, weg mit dir Jesus, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern er ist jemand, der sagt, auch jetzt vertraue ich auf König Jesus. Jesus ist König trotz dieser Erkrankung. Für würdig erachtet, vielleicht eine Krankheit zu erleiden. Es gibt einen Pastor, John Piper, der hatte Krebs. Der hat ein Buch geschrieben, hat gesagt, verschwende nicht deinen Krebs. Natürlich beten wir für Heilung, ist ja keine Frage. Natürlich benutzen wir Ärzte und alles Mögliche. Aber zu verstehen, dieser Gott, der lässt nicht die Dinge nur zufällig so geschehen. Er ist souverän, er ist involviert in den kleinen und großen Dingen. Und er möchte sie benutzen, um in dir und mir zu wirken. Die haben sich gefreut, weil sie gesagt haben, Gott hat uns für würdig erachtet, dass wir vor dem Hohen Rat wirklich beschimpft wurden, ausgestoßen wurden. Und ich denke, wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, die wahren Helden heute in dieser Welt, das sind Christen in Ländern, die wirklich verfolgt werden. Also uns geht es ja einfach hier in Deutschland. Wir sagen manchmal Jesus und jemand schaut uns doof an, halb so wild. In manchen Ländern dieser Welt, wenn jemand wirklich hinsteht vor Jesus Christus, die erleben Verfolgung, die erleben ausgestoßen zu sein, beschimpft zu sein. Und dann diese Sichtweise, ich weiß, das ist konträr zu dem, völlig konträr zu dem, wie wir sonst denken, aber diese Sichtweise zu haben, zu sagen, ich freue mich jetzt sogar, obwohl es natürlich auch Leid bedeutet, aber ich freue mich, weil Jesus Christus mich für würdig erachtet hat. Und ich denke, wenn man diese Sichtweise hat, dann ist es etwas, was einen anspornt zu sagen, okay, das in meinem Leben ist jetzt nicht einfach, aber als Nachfolger, als Jünger Jesu Christi, renne ich jetzt nicht weg oder renne woanders hin oder bin in meinem Herzen irgendwie einfach nur enttäuscht mit Jesus, sondern es spornt dich letzten Endes sogar an zu sagen, das kann Jesus nicht jedem anvertrauen. Aber er hat es mir anvertraut. Und so möchte ich wirklich auch in dieser Schwierigkeit Jesus Christus vertrauen und ihn groß machen. Und die wahren Helden sind definitiv Leute wie der Andrew Branson, für den wir immer noch beten in der Türkei und andere Christen weltweit. Das sind die wahren Helden dieser Zeit, die hinstehen auch in diesem Leid vor Jesus Christus und sagen, Halleluja, Jesus Christus, du bist Herr, du wirst wiederkommen und du wirst auch für Gerechtigkeit sorgen. Das heißt nicht, dass wir masochistisch sind und es lieben, aber Gott benutzt es für den Bau seines Reiches. Und das ist genau das, was Jesus hier in diesem Training tut mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern, dass er sagt, ihr müsst immer wieder die Reich-Gottes-Perspektive haben. Nicht nur den Blick auf das eigene Leben, weil du und ich, wir wollen es einfach, wir wollen viel Geld haben, wir wollen gesund sein, wir wollen lachen und so weiter. Und Jesus sagt, so wird es aber nicht sein, wenn du mir wirklich nachfolgst, wenn ich tatsächlich der König, der Herr deines Lebens bin. Und so lesen wir dann im Vers 23, freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Jesus Christus wird diese Christen belohnen. Da werden wir noch staunen, was Jesus tun wird. aber toll, wenn sie schon diese Vorfreude haben dürfen. Der zweite Punkt ist, nicht glücklich zu preisen ist wer. Und Jesus, auch hier schockt er die Zuhörer wieder geradezu, Vers 24, doch weh euch, die ihr reich seid. Ich habe vorhin gesagt, Grünwald ist der reichste Ort in Deutschland. Wahrscheinlich alle von uns gehören wahrscheinlich zu den 25% reichsten in Deutschland, einfach durch die Tatsache, dass du in München wohnst. Zumindest die meisten von uns gehören wahrscheinlich zu den 25% reichsten in Deutschland. Und wenn man es mal international sieht, dann gehört jeder von uns mindestens zu den 10% reichsten der Welt. Das wäre statistisch relativ leicht zu zeigen. Jetzt kommt Jesus her zu dir und mir und sagt, wehe euch, die ihr reich seid. Materiell, finanziell reich seid, wehe euch. Wenn man sich das anschaut im Griechischen, dieser Ausdruck, wehe euch, das heißt im Grunde genommen, wie schlimm es um euch steht. Absolut schrecklich. Das heißt, dieses weh euch im Deutschen hier ist eigentlich relativ schwach formuliert. Doch weh euch, wie schrecklich um es euch steht, wenn ihr materiell, finanziell reich seid. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass alle materiell Reiche am Schluss schrecklich enden werden in der Gottesferne. Gott sei Dank schenkt Gott auch, wir leben es ja auch hier, dass Gott auch reiche Menschen retten kann, wirklich diese Liebesbeziehung zu Jesus Christus schenken kann. Aber Jesus sagt damit, wenn du denkst, dass du durch materiellen, finanziellen Reichtum Sicherheit in dieser Welt haben kannst und die wahre Erfüllung, dann hast du dich schrecklich getäuscht. Das ist dieses Wehe euch, wenn du denkst, letzten Endes geht es um die Finanzen, um den materiellen Reichtum, wo du deine Sicherheit und die Erfüllung findest, dann sagt Jesus hier, dann hast du hier im Leben schon deinen Trost gehabt, weil natürlich kann man mit Geld gewisse schöne Dinge tun, aber er sagt ihnen, das wird der gesamte Trost sein, den du haben wirst. Das heißt, in der Ewigkeit gibt es nichts, worauf du dich dann noch freuen kannst. Das war's. Was du hier gehabt hast, das war's. Das ist das, was Jesus damit sagt. Und wiederum, Gott sei Dank rettet Jesus auch finanziell reiche Menschen, aber ist eine ganz, ganz große Warnung damit verbunden. Es ist so leicht, vom Herzen wirklich sein Vertrauen darauf zu setzen und nicht wirklich auf Jesus. Und Jesus sagt, in meinem Reich ist es wichtig, dass du auf mich vertraust. Und natürlich sollen wir verantwortlich mit Geld umgehen. Jetzt bitte nicht missverstehen. Natürlich sollen wir arbeiten, Geld verdienen, unsere Rechnung bezahlen. Ich habe heute Morgen gelesen, in den Sprüchen in meiner stillen Zeit, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein ganz toller Vers, der gut dazu passt. Und zwar, ich gehe mal Sprüche, Kapitel 23, da heißt es im Vers 4, bemühe dich nicht reich zu werden, da spare deine Klugheit. Ausrufezeichen. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Das ist praktisch genau das, was hier Jesus unter anderem sagt. Natürlich geht verantwortlich mit Geld um, arbeitet zur Ehre Gottes und so weiter, strengt euch an, bezahlt eure Rechnungen, aber denkt nicht, dass das Entscheidende ist im Leben, sondern ich, Jesus Christus, der König und das Reich Gottes, das ist das Entscheidende. Und dann im Vers 25 heißt es, weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wiederum, wir sind alle satt, wenn wir es mal wörtlich nehmen. Ich glaube, es gibt niemanden, der hier nichts zu essen hat. Wir sind alle satt, aber der Punkt ist der, wenn ein Mensch denkt, das Hier und Jetzt und das Essen, so schön das Essen ist, wäre alles, dann hast du dich wirklich gewaltig getäuscht, weil es nicht das ist, was letzten Endes wirklich erfüllt und den Hunger der Seele stillt. Und was Gott wichtig ist, dass wir wirklich nach Gemeinschaft mit ihm hungern und lechzen. Und dann auch dankbar sind natürlich, wenn wir auch das Essen bekommen, das auch unser Körper braucht. Und dann im Vers 25b, weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, die ihr jetzt lacht. Und bitte nicht missverstehen, Gott ist nicht ein Gott, der nicht mal lachen kann. Im Gegenteil, Gott hat Humor und Lachen erfunden. Gott ist in sich ein sehr fröhlicher Gott. Wir haben ja hier das Motto fröhlicher und lebendiger Glaube. Du wirst nirgends so viel Freude und Fröhlichsein finden wie bei Gott und im Leben mit Jesus. Aber was Jesus hier sagen will, ist, es gibt manche Personen, die werden nie ernst, wenn es um ewige Dinge geht. Die werden nie ernst, wenn es um die Ewigkeit geht. Und ich lese euch mal aus Lukas Kapitel 13, Vers 28. Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben, wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaak und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid. Es gibt nichts Traurigeres, als wenn du ausgeschlossen bist aus dem Reich Gottes, wenn du nicht reinkommst ins Reich Gottes, wenn du nicht zum Glauben an Jesus Christus findest. Das ist wirklich in der Ewigkeit absolute Trauer. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Das kann sein, dass du jetzt im Hier und Jetzt ganz frivol über alle möglichen Oberflächlichkeiten, was auch immer, immer wieder lachst, auch beim Oktoberfest. Da wird viel gelacht werden. Manches von dem Lachen ist schlichtweg einfach dumm und oberflächlich. Aber Jesus Christus will, dass du letzten Endes wirklich in der Ewigkeit allen Grund hast, wirklich zu lachen und dich zu freuen. Und natürlich schenkt er dir und mir auch jetzt hier schon viel Grund zur Freude, wenn du als Nachfolger von Jesus Christus lebst. Und dann der vierte Punkt hier ist, bei nicht glücklich zu preisen ist wert im Vers 26. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Wenn alle Leute gut von euch reden, wehe dir, wehe dir. Auch wiederum eine tiefe Wahrheit hier von Jesus Christus. Jesus hat es selber erlebt. Er hat angefangen, sein Evangelium zu predigen. Er hat alle möglichen Menschen geheilt. Die Massen sind zu Jesus Christus geströmt. Als Jesus Christus angefangen hat, davon zu sprechen, von seinem Kreuzestod, von Sünde, von Umkehr, von Buße, von Nachfolge, geheiligtem Leben, sind viele Massen von Jesus Christus weggegangen. Das wollten sie nicht hören. Es ging ihnen letzten Endes um sich selber. Es ging ihnen letzten Endes nicht um Jesus Christus und um das Reich Gottes. Jesus hat es erlebt, dass viele sich von ihm abgewandt haben. Du und ich müssen uns entscheiden, willst du fundamental für Jesus Christus leben, willst du für das Reich Gottes leben? Wenn ja, du wirst staunen, wie Gott bei dir wirken wird und auch die Dinge, die er tun wird. Es wird so viel Freude sein, so viel Freiheit, so viel Liebe, so viel Heilung, so viel Gnade, so viel Vergebung, so viel geistliche Frucht. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, letzten Endes, das mit Jesus ist alles schön und gut und recht und so weiter, aber letzten Endes fundamental geht es um mich selber, um mein Reich. Du wirst am Ende letzten Endes erschüttert dastehen, auch wenn du jetzt manchmal oberflächlich lachen magst, letzten Endes wirst du traurig dastehen und wirst es wirklich bereuen. Jesus Christus selber, er hat im Reichtum gelebt, im Himmel. Er ist ganz bewusst arm geworden, in unsere Armut gekommen, um dir und mir Leben zu ermöglichen. Jesus Christus hat es auch erlebt, dass er hungrig war, als er in der Wüste gewesen ist. Jesus Christus hat es erlebt, traurig zu sein. Er hat geweint über Jerusalem. Jesus Christus hat es erlebt, was es heißt, gehasst zu werden. Die wollten ihn umbringen. Er war ausgestoßen, beschimpft. Jesus Christus ist letzten Endes getötet worden. Warum? Auf dass du und ich die Möglichkeit haben, zum lebendigen Gott zurückzukommen, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit ihm zu haben und dann in der Ewigkeit gerade in seiner Gnade nicht hungern zu müssen, nicht traurig sein zu müssen, nicht zu weinen und zu wissen, dort bin ich wirklich zu Hause, dort bin ich angenommen, geliebt, wertvoll als Mensch, so wie Gott mich geschaffen hat. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir wissen, das ist absolut konträr zu dem, was die Welt lehrt und auch was manche Kirchen lehren. Aber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Wort wahr ist. Und wir danken dir, dass du uns auch immer wieder schockst, weil du uns zeigen willst, um was es wirklich geht. Und das bist du. Es geht um dich, es geht um dein Reich. Und Herr Jesus Christus, wenn wir dir vertrauen, dann dürfen wir erleben, wie du auch in uns wirkst, wie du ganz viel Gnade und auch Segen schenkst. Und Herr Jesus, wir freuen uns, diejenigen von uns, die dir nachfolgen, Herr Jesus Christus, wir freuen uns auf das, was du hier machst, mit dem Bau deines Reiches in unserer Mitte, aber wir freuen uns auch auf die Ewigkeit. Vater, wir haben so viel Grund, wirklich zu tanzen vor Freude. Und Herr Jesus Christus, so möchte ich dich bitten auch, dass wir jetzt voller Freude und Dankbarkeit in das Lied einstimmen zu deiner Ehre. Amen.